11 Jahre ist Tanja Savitscheva alt. Sie trägt in ihr Tagebuch ein: Es fanden fast alle Savitschevs den Tod und Tanja ist nun ganz allein. Dezember ist Genia gestorben, denn wir hatten zu wenig Brot. Im Januar ging die Babuschka und im März Valjeka tot.